Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Einmal in Niklas Luhmanns Zettelkasten stöbern. Was Generationen von Studierenden nicht durften, nicht konnten, ist jetzt endlich online möglich. Die rund 90.000 handschriftlichen Notizen des berühmten Soziologen waren über 50 Jahre in einem Holzkastensystem angelegt, nacheinander. Er selbst hat das System mal vor der Kamera vorgestellt. Also hier habe ich mir in der Universität einen Zettel gemacht, der bei der Lektüre von Aufsätzen. Auf der einen Seite sind die biografischen Angaben, auf der anderen Seite sind Notizen aus Anlass dieses Aufsatzes. Jetzt bin ich dabei, hieraus Zettel zu machen, das heißt, in den Zettelkasten einzuarbeiten, was ich hier gefunden habe. Und zwar nicht nur die Zitate oder die Textstellen, die ich dann kopieren müsste, sondern einfach, welche Gedanken mir einfallen, in welchem Kontext. Ja, also Niklas Luhmann über seinen Zettelkasten. Jetzt ist Jahrzehnte später alles digital erfasst und zugänglich, wenn man jedenfalls weiß, wie und wofür. Und das wollen wir mit dem Medienwissenschaftler Markus Krajewski von der Uni Basel besprechen, der vielleicht intimste Kenner von Zettelkastensystemen überhaupt. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Krajewski, Sie kennen dieses Projekt Luhmann Digitalisierung an der Uni Bielefeld. Warum ist das so ein großer Wurf? Was ist da entstanden? Die Besonderheit ist natürlich, dass hier eine Person, ein Gelehrter, eine Theorie über Jahrzehnte hin entwickelt, sie in, ich glaube, 50 Büchern, fast 600 Aufsätzen über ein langes Gelehrtenleben hinweg entwickelt und damit ja ein Werk schafft, was seinesgleichen sucht. Eine Theorie, die alles versucht zu beschreiben, eine Universaltheorie. Und man kann sich fragen, wie gelingt so etwas? Wie kann sowas alleine bewerkstelligt werden, vor allem im 20. Jahrhundert, vielleicht unter zunehmenden Forschungsbedingungen, die Teamwork, die kollaboratives Arbeiten fordern? Und das eben alles ohne Computer auch. Ne? Also wenn ich nochmal da ansetze und direkt reingehe, ja, als Laie mich reinklicke auf die Archivseite, dann lese ich bei Zettelkasten 1, Zettel 1, Einheit und Vereinheitlichung der Gruppe im Allgemeinen, Verweisungen, Auffassung, Vierkant 13, 4G1 und so weiter, Abkürzungen. Das ist nicht unbedingt verständlich für jemanden von außen. Ja? Und da beginnt sozusagen auch schon das Geheimnis des Systems, wenn man es so nennen könnte, nämlich Luhmann hat seinen Zettelkasten als einen gleichwertigen Kommunikationspartner verstanden. Ja? Also jemand, der bereitwillig die Gedanken anderer oder genau genommen nur von einem anderen, nämlich dem Gegenüber, dem Alter Ego, entgegennimmt. Ja, das heißt, der eine, nämlich der Autor Luhmann, füttert über Jahrzehnte hinweg seine Ideen, seine Exzerpte, seine Paraphrasen, seine Überlegungen hinein. Und der andere, der Partner, nimmt das auf und ordnet das aber nach einer bestimmten Struktur. Und der Reiz dieser Struktur besteht darin, eine Ordnung und zugleich eine Unordnung zu sein. Was Luhmann also gelingt mit seinem Zettelkasten, mit dieser doch ziemlich schlichten Anordnung aus Holz und Papier, ist, einen Kommunikationspartner zu schaffen, der mit Zufall, mit Überraschung, mit in der Theoriesprache, der Systemtheorie, mit Kontingenz umgehen kann. Das heißt aber, dass ich erst diese Sprache erlernen muss. Genau, und das geschieht natürlich für heutige Nachlassforscher oder eben auch für Schüler, für Leser von Luhmann durch die Lektüre der zahlreichen Bücher und der zahlreichen Aufsätze. Damit ist man in gewisser Weise imprägniert, man ist vorgebildet, um dann in diesen verborgenen Mechanismus, nämlich den Motor dieser Textproduktion, einzusteigen. Also es ist wirklich ein Blick hinter die Kulissen, wie arbeitet ein Gelehrter in einer ungeheuren Produktivität über viele Jahre hinweg, wie gelingt es ihm immer wieder Neues zu denken, Neues zu schreiben und ja, es ist eben vor allem diese eigentümliche Kommunikationsstruktur mit einem Zettelkasten. Und der Riesenvorteil ist natürlich, dass ich jetzt einfach klicken kann oder halt bestimmte Textstellen einfach Copy-Paste machen kann und dann eben im Internet mich weiter durchwursteln kann. Würden Sie sagen, das ist jetzt eben der Riesenvorteil für Gelehrte oder kann da eben auch der Laie was mit anfangen? Naja, ich würde sagen, mit den Inhalten weniger als mit der Struktur. Also die Inhalte, könnte man sagen, kann man nachvollziehen epigonal. Ich könnte jetzt die Kunst der Gesellschaft von Luhmann nehmen und mir nach bestimmten Begriffen vielleicht die Mühe machen, die richtigen Zettel dazu zu finden und dann zu schauen, ja, wie hat er denn damals Zettel 23/15 C mit Zettel 145-13F in Verbindung gebracht. Ja, wie funktioniert sozusagen diese Relation? Mhm. Das hat natürlich begrenzten Erkenntniswert. Ja, also sagen wir so. Das heißt, die Inhalte spielen da, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Interessant ist aber die Struktur, nämlich diese Art von, Sie haben es gerade Hyperlink oder Verbindung genannt, diese Art von Relationierung, die eine ungeheure Vielfalt, eine ungeheure Anschlussfähigkeit, wie man das ja auch genannt hat, bereitstellt, mit der man dann wiederum, wenn es die eigenen Gedanken sind, wenn es die eigenen Exzerpte sind, tatsächlich in eine bestimmte, soll man sagen, produktive Autorschaft mit einem solchen Gegenüber geraten kann. Mhm. Also das ist tatsächlich ein Schreibgehilfe, ein System oder eine Notizensammlung, die nichts vergisst und in der Zufälligkeit, mit der man von einem Eintrag zum anderen kommt, ja, mit einer kalkulierten Zufälligkeit, eben tatsächlich neue Verbindungen schafft und damit Inspiration bekommt. Und ist diese Inspiration, diese Genialität des Systems auch der Grund für diesen Hype, der über die Jahre entstanden ist, über den Zettelkasten oder bezüglich des Zettelkastens? Na, ich glaube, das speist sich aus zwei Richtungen. Zum einen natürlich dieses schiere Erstaunen innerhalb der Kollegenschaft. Wie kann jemand so viel schreiben? Das ist zunächst einmal einzigartig. Und dann natürlich dieses systematische Understatement von Luhmann, der in einer sehr schlichten, nüchternen Art dann sagte oder auch schrieb tatsächlich 1981 in einem kleinen Aufsatz, der heißt Kommunikation mit Zettelkästen, wo er bereitwillig, könnte man fast sagen, Auskunft über seine Produktivität gibt, einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Ja, also man weiß schon seit Beginn der 80er Jahre, wie das Ganze funktioniert. Nur die wenigsten haben es natürlich tatsächlich nachvollziehen können, Einblick nehmen können. Es sei denn, man ist damals nach Bielefeld gereist, hat einen Termin gemacht, wurde erhört und durfte gucken. Das war wohl nur den wenigsten vergönnt. Insofern ist es sozusagen ein halb geöffnetes Geheimnis. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass über die Jahre hinweg das mit einem solchen Nimbus versehen worden ist. Also jedenfalls, der Ruf ist legendär, ähnlich wie das vielleicht bei Arno Schmidt, dem Schriftsteller, der Fall war, wobei der eben, glaube ich, nie seine Geheimnisse wirklich dechiffriert hat, sondern das eben den Literaturwissenschaftlern überlassen hat. Mhm, genau. Der Zettelkasten von Niklas Luhmann ist endlich online zu finden unter niklas-luhmann-archiv.de. Und das waren Hintergründe dazu von Markus Karajewski, Medienwissenschaftler an der Uni Basel und auch Autor des Buches Zettelwirtschaft. Ich danke Ihnen. Ja, sehr gern.